nicht nur mal heim. An ihr Mutter, wie ist na mal du, mit deinem Mensch da. Wie hilla palme, schnuffer und regal, schortina te glil und el na jital. Flir ui weg gira, mir so hab ich bat, mit Bahar mit Blut, irgend ein Rat. Blei ich an der Schor, mir mehr, ma witsch na. Mit Lamm ist du, dal viatsch will ich na. Leia wie Reina, die Sacha mit Fria, liegt es in Säu, Halma mit Fria, die Bisa im Quatsch, das Ensin, wo ich geh, mit deinem Alba, als Rippa des Geh. La, die Psausch, Jan Jill, mit Reiam, Selda, als Kuhli hat, Mayitne, شارع واحدة بفوت عن الياد بسنا شرحاما موتا راكبينا بكتنا إكتاما جيبا هكي من عام الفهار بكل نستنى بتنبيش بلا سمار مسكم سمايدو مني يوم ما تلاقنيش كيكو فدالاوج وسارة مهنيش بزاوج الجفن Jarra fische, wachna latskon, lanch mu tal mule. La tibzaus, jarjil tahila kbira. Skul jenhtet, gnahtu maksira. Oh,